So, Aufnahme läuft. Handy wegpacken. Ich hoffe, der Sound ist gut. Dann werden wir nachher sehen. So, Rucksack wieder drauf. Der Rucksack wird auch nicht leichter. So, jetzt sage ich euch erstmal Servus. Ich bin's mir der Allgäuer mit einem neuen Format, bei dem ich euch die Faszination des Bergsports nachher bringen möchte. Ja, als Skifahrer bin ich ja schon häufig im Berg, sagen wir es mal so. Aber man muss ja nicht nur Skifahren im Berg. In diesem Podcast wird es auch um den Skisport gehen, den Skirennsport vor allem. Aber im Sommer zum Beispiel um die Vorbereitung einer Leistungssportmannschaft auf die Wintersaison. Oder wie jetzt gerade im Podcast nehme ich beim Tourengehen auf. Ich befinde mich am Tegelberg im schönen Ostallgäu, quasi mein Hausberg. Aktuell habe ich noch keinen Blick auf die Königsschlösser von König Ludwig II., also Neuschwanstein und Hohenschwangau, aber den finde ich, den bekomme ich nachher sehr gut. Das wird eine der letzten Touren im Jahr sein. Wir haben ja schon März, aber für mich ist das auch erst die zweite Tour überhaupt. Ich habe mir erst mal Tourenski angeschafft. Und ja, die sind jetzt hier im Einsatz. Mein Ziel ist zuerst mal die Rohrkopfhütte, welche ich nach circa einer Stunde Tour erreichen werde. Aber und mir dort dann ein alkoholfreies Weißbier gönnen werde. Und später, wenn ich noch Zeit habe und Lust, werde ich meine Tour bis zur Rohrkopfhütte fortsetzen. Bis zum Tegelberghaus. Aber das wird sich zeigen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, mit welcher Ausrüstung ich unterwegs bin, bei diesen horrenden Temperaturen. Puh. Ja, ich glaube, die lange Unterhose ist zu viel. Darüber habe ich dann noch eine schöne Odlo-Hose, aber auch eine dünne für Touren oder Langläufer geeignet. Dann noch ein Unterhemd und darüber bloß noch die Jacke. Da meine Abfahrt jetzt so um 14:45, 14:30 das letzte Aufgang. Erst so um, also über die Piste, meine Abfahrt wird über die Piste erfolgen. Habe ich keine Sicherheitsausrüstung wie LVS-Gerät, Lawinenschaufel etc. dabei, da ich nicht davon ausgehe, diese zu brauchen. Meine Ski sind Dynastar, orangene Dynastar mit der Legend 8800 mit einem alten Fell von meinem Vater. Ich glaube, das ist schon 20 oder 40 Jahre alt. So, nun bin ich an der Stelle, wenn ich mich entscheiden müsste, mache ich einen Pistenaufstieg oder gehe ich über einen Tourenweg. Mir fällt die Entscheidung leicht, ich werde den Tourenweg nehmen. Ich weiß zwar nicht, wie viel Schnee hier noch liegt, über den Schutzengelweg. Aber ich kann ja zur Not die Ski ausziehen und zu Fuß weitergehen. Aber Pistenaufstiege. Pistenaufsteigende Tourengeher finde ich als Skifahrer schon immer scheiße. Also werde ich das auch nur, wenn möglich fahre, vermeiden. Außerdem ist dieser Weg hier der schönere. Den bin ich beim letzten Mal schon gegangen. Ist nicht so steil im Wald, auch wenn die Piste im Schatten liegt. Ist das hier ein schöner Weg. Meine Aufnahme enthält inzwischen schon vier Pausen. Ob ich die noch rausschneiden werde, werdet ihr gesehen haben bis jetzt, sobald ihr es hört oder gehört haben. Ja. What the heck? So. Wenig Schnee, ich hab's mir geahnt. Noch geht's. Wenige Flecken sind noch übrig. So, hier ist Ende. Fotos werdet ihr nicht so viele bekommen. Dafür muss ich mein Handy immer aus der Innentasche rausholen. Muss ich beim nächsten Mal irgendwie anders gestalten. Bei der Ausrüstung bin ich noch gar nicht fertig. Meine Stecken sind von Compadel, ewig alt, auch von meinem Vater. Und meine Skischuhe sind garantiert keine Skischuhe, Tourenschuhe, da ich die zum Rennlauf benutzt habe. Das heißt, das sind meine alten Rennschuhe. Tourenschuhe zeichnen sich dadurch aus, dass sie leicht und beweglich sind. Diese Schuhe hier sind weder leicht noch beweglich, aber das ist mir wurscht. Krafttraining ist auch immer gut. So. Wieder mal ein Teilstück ohne Schnee, aber ein größeres Teilstück. So, Ski aus. Aber es ist März, was will man erwarten? Ich hätte zwar gern noch Januar oder Februar, aber das ist mir. Darüber brauchen wir sich jetzt nicht beschweren. So. Und vor allem, weil bei den Zuhörern bestimmt einige dabei sind, die sich denken, März, wer geht denn da noch Skifahren? Aber gut, für euch schön, für mich nicht so schön. Dafür freue ich mich wieder. Auf den Januar, auf den November, auf den Oktober, November, wenn es wieder wirklich hundertprozentig losgeht mit Skifahren. Und sonst kann man in der Zwischenzeit ja viel wandern gehen und so weiter. So, dann habe ich noch einen Camelback-Rucksack dabei. Mit einer Flasche Wasser. Bei der Hitze schwitzt du so viel. Du musst was trinken. Einem Apfel und einem Pullover und einem Buch. Ich muss mir oben nämlich noch ein bisschen die Zeit vertreiben, wenn ich nicht jemanden treffe, der Lust aus Touren, mit dem ich mich unterhalten kann. Aber ich treffe eigentlich immer jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Ski wieder an, Schnee liegt wieder. Thank you. Ja, die Strecke, die ich gehe, enthält nur noch so viel Schnee, dass ich meine Ski gerade draufstellen kann. Das sind übrigens etwas breitere Ski und auch schwerer. Nicht wirklich fürs Tourengehen geeignet, also für lange Touren. Aber das ist ja was total anderes. So, jetzt kommen mir die ersten Läufer entgegen, die ersten Bergläufer, die den ganzen Route schon ohne Ski gehen. Hallo, sportlich. Der Herr hatte Schuhe an und darunter Spikes. Liegt wohl noch ein bisschen Schnee. Gut, jetzt bin ich an einer Stelle, an der viel Schnee liegt. An der viel Sonne scheint, meine ich. Hier liegt jetzt auf einem größeren Teilstück kein Schnee mehr, aber das ist ja völlig okay so. So, Ski ab, Ski auf die Schulter, Fuß. Jetzt zu Fuß weiter. Hallo. Einige Meter. Mehr Wanderer inzwischen unterwegs. So, servus. Geht schon noch mit Ski? Bist du auf jeden Fall. Bist du auf jeden Fall? Ja. Sobald ihn das im Schatten liegt, gell? Du trägst lieber hoch. Bis hier jetzt, nur diese 200 Meter. Die armen Ski. Die anderen gehen halt immer an der Piste. Ja, ich weiß, aber das ist nicht so schön. Mag ich nicht. Okay. Okay. Dann werde ich die jetzt auch noch bekommen, oder? Also ab da ist eigentlich durchgängig mehr oder weniger schön. Okay. Danke. Danke. Kann man sie wieder anziehen? Danke. Man lernt auch immer wieder nette Leute kennen den Berg, die einem schön erzählen. Und Infos geben, wie es denn weiter oben aussieht, wenn sie einem entgegenkommen. Ach, zur Bindung könnte ich euch noch was erzählen. Aber jetzt geht schon auf. Auseinander oder was? Oh, Scheiße. Also gut. Ach so. Ja. Gut, ich verstehe schon. Wenn die Sicherung drin ist, klappt das nicht. Gut. geht's. Da ich eh nicht so viel schneiden kann, werde ich, glaube ich, die Stille einfach drin lassen. Weil auf dem Chromebook läuft zwar Ubuntu, mein Ubuntu liest aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen keine MP3-Files. Auf die habe ich keine Lust. Und das ist nervig. Also, neben Chrome OS natürlich. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich werde nicht schneiden. Die Entscheidung steht jetzt. Einmal über... Jetzt müssen Sie aufpassen. Oder City ist das Schnittprogramm. Also einmal über diesen österreichischen Service, bei dem mir der Name nicht mehr einfällt. Laufen lassen und schon ist es im Klee. Also meine Bindung ist eine Naxxur VRS NX21. War beim Kauf des Skis dabei. Das ist eine Bindung, welche sich auch fürs Skifahren eignet. Und nicht nur eine reine Tourenbindung ist. Mit welcher ich steinig ist gefährlich. Steine hasse ich. Mit welcher ich also auch gut Skifahren gehen kann. So, ohne Mütze läuft sich schon angenehmer. So. Also unter meine Jacke rieche ich jetzt nicht rein. Das stinkt zum Himmel. Heieiei. Sorry. Na, also diesen Podcast werde ich auch in unregelmäßigen Abständen produzieren. Wie es funktioniert, weiß ich noch nicht so genau. Kommen wieder Leute entgegen, mit Lächeln und Winken und Grüßen. Hallo. Also bevor ich jetzt weiterhin Nonsens laber, werde ich die Aufnahme mal pausieren. Und mir weiter Podcasts anhören und nicht produzieren. Also, wenn ich weiter oben bin, sage ich euch mal Bescheid. Bis denn. So, wir befinden uns jetzt langsam auf den letzten Metern. Werden schon noch 10 Minuten sein oder so. Aber ich habe mir gedacht, ich komme mal zurück zu euch. Eieiei. Ich denke, das ist es. Nein. Vorwärts. In diesem Podcast werdet ihr mir, glaube ich, sehr oft in Situationen erleben, wo Wege beim Gehen entstehen, wo Wege entstehen, die vorher noch keiner gegangen ist oder gefahren mit dem Mountainbike. Ich könnte euch Stories erzählen. Bei denen ihr euch fragt, ist das jetzt Sturheit? Dummheit. Oder einfach nur Erkundungswillen. Aber das wäre mal eine Story. Das wäre vielleicht mal was für anderes. Andere Zeiten. Ja, Vielleicht kennt ihr mich ja oder habt ihr schon von der Nullnummer meines anderen Podcasts gehört. Und zwar vom ITIS-Pod, von der IT in der Schule. Da ist ja die Nullnummer bereits draußen. Aber meine Ansprüche für die Produktion dieses Podcasts sind höher als meine technischen Möglichkeiten. Ich muss mir noch irgendwie etwas suchen, wie ich diesen Podcast angenehm schneiden kann. Ich hätte es sehr gerne auf meinem Chromebook gemacht. Doch da ist es mit dem Schneiden, wie schon erwähnt, etwas uncool. Wer mag mir die MPEG-3-Dateien nicht lesen? Habe ich mich schon stundenlang mit beschäftigt. Habe aufgegeben irgendwann. Dadurch ist das jetzt eingeschlafen. Erstmal. Aber die Idee existiert weiterhin. Mein Willen, die Technik in Schulen, das Schulsystem ein wenig zu verändern oder besser noch radikal zu verändern. Vor allem, nachdem ich den Film, ach Gott, wie heißt denn jetzt? Erich, irgendwie Erich, ist der aus, toll, sorry. So, ja, ein Anruf unterbricht die Aufnahme, das ist schön. Wo waren wir? Ach ja, genau, bei dem Film, dessen Name mir jetzt immer noch nicht eingefallen ist. Da hat der Anruf meiner Mutter auch nicht geholfen. Aber der Regisseur und Filmemacher ist ein Österreicher, der Erich, glaube ich. Und der hat den Film We See the World gedreht. Und eben eine Doku über das Schulsystem. Unter anderem auch in Deutschland. In China und so weiter. Und die PISA-Studie etc. Und nach diesem Film ist mein Willen, Schulsysteme zu verändern, noch einmal gewachsen. Auf jeden Fall eine Filmempfehlung wert. Den werde ich mal in die Shownotes packen, die ich ja sonst eher selten bediene. Boah, da bleibst du. Oder eigentlich überhaupt nicht machen möchte. Aber ein paar Filme, ein paar Links werde ich euch immer in die Shownotes packen. So böse bin ich dann doch nicht. Ja, sind wir hier auf dem Weg nach oben. Die Hütte ist in Sicht. Die letzten Schritte werde ich auch tun. Somit werden wir wohl die erste Folge zu einer Zusammenfassung bringen. Zu einem Ende eher. Und noch ein Weizen trinken und so weiter. Also danke fürs Zuhören und Servus. Servus.